Deutschlandfunk. Das Feature. Also für mich die erste Reise war alles. Das war wirklich für mich so. Ich hatte das Gefühl, dass die Welt kannte ich gar nicht. Das war zum ersten Mal mit einer Armee mit, zum ersten Mal. Es war Sommer, unheimlich heiß in Afghanistan. Das erste Mal, dass ich in ein Kriegsgebiet ein militärisches Lager betrat. Also ich hatte keine Ahnung. Und das war auch, damals gab es noch fast jeden Abend diese Angriffe mit kleinen Raketen. Und der erste Angriff, das war am ersten Abend schon, das war für mich schon ein sehr wichtiges Moment. Denn nicht nur, weil man konfrontiert wird mit der eigenen Sterblichkeit, aber auch, weil man zu meiner eigenen Überraschung ein rieses Glücksgefühl spürte, nachdem ich das überlebt hatte. Es war reiner Zufall, aber das Glück war so unheimlich groß, das hat mich dann irgendwie doch erschüttert. Die Belohnung ist eine verkleidete Strafe. Über den niederländischen Schriftsteller Arnon Grünberg von Thomas Böhm. Es wurde uns schon gesagt, also die Mitreisenden, wir waren zu zweit, es kann ein Angriff kommen, dann muss man in den Bunker gehen. Die Sonne ging unter um 6:30 und gerade wegen der Angriffe war alles dunkel. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehen sollte und ich habe nur mein eigenes Zelt wiedergefunden. Berlin, Café Einstein. Arnon Grünberg erzählt von den Erfahrungen bei seinem ersten Embedded-Projekt. Seit 2006 unterbricht er jedes Jahr im Sommer die Arbeit an seinen literarischen Texten, um, wie er es nennt, seine Berührungsangst mit der Wirklichkeit zu überwinden. Da kam die Presseoffizier und die war nicht böse, aber die war doch, die fand, das geht nicht so, man soll in den Bunker gehen, aber es war keine Zeit mehr. Und da hat er sich wirklich so auf mich gelegt, um mich zu schützen. Ich glaube auch, weil es war ja auch schlechte Werbung für die Armee und die ganze Mission, dass ein Journalist tot zurückgeschickt wurde. Aber ich musste dann innerlich lachen. Es war völlig surreal. Und zur gleichen Zeit, ich habe auch die Rakete gehört. Und man hat uns auch gesagt, wenn man das hört, dann ist das Gefahr schon vorbei. Und ich hörte das und dachte, aha, ich bin jetzt sicher. Und auch eine Freude, dass man noch lebt, die mich wirklich überrascht hat. Die ich irgendwie noch immer, wenn ich dann zurückdenke, noch immer nicht ganz verstehe. Denn so, ich will nicht tot, aber so tot ist das Leben auch wieder nicht. Also es war etwas Tierisches. Es war etwas, was nichts mehr mit Sprache oder Gedanken zu tun hat. Das kam von irgendwo anders heraus. Von einer Angst, die größer ist, als man denkt. Grünberg folgte dem Rat, den der Schriftsteller Maxim Gorki einst seinem jungen jüdisch-russischen Kollegen Isaac Babel gab, als dieser ihn fragte, wie er ein besserer Schriftsteller werden könne. Gorki antwortete, gehe unter die Menschen. Daraufhin trieb sich Babel 7 Jahre herum und meldete sich schließlich freiwillig zum Dienst in der Roten Armee. Ich kam dann nach einer Woche wieder, das war so ein militärisches Lager in Eindhoven, im südlichen Teil von Holland. Meine Freundin hat mich abgeholt und hat gesagt, du siehst aus, als ob du unüberwindlich bist. Du kommst heraus wie ein Sieger. Und ich schämte mich, dass sie das sah, aber so fühlte ich mich auch. So ist das nie mehr zurückgekommen, aber also es war nicht nur, was die Soldaten mich erzählten, was ich da alles gehört und gesehen habe, aber auch, was es mit mir gemacht hat. Das war für mich schon ein Grund, um das weiterzumachen, um das weiter zu erforschen. 3, 4. Ich habe immer sehr gerne, weil ich wollte nie, auch in Amsterdam, nie so sehr gerne zu Hause sein bei meinen Eltern. Da habe ich mich immer schon sehr früh auch allein in ein Café gesetzt, um etwas zu lesen oder einfach irgendwo anders zu sein. Also für mich war ein Café schon immer etwas, wo ich mich gerne zu Hause fühlte. Und dieses Einstein war so etwas, so ein, ich dachte, hier fängt das Leben an. Das ist so, habe ich das gemeint. Dann habe ich mich hier hingesetzt und gewartet, um nichts passiert. Grünbergs bekanntestes Embedded-Projekt, veröffentlicht in vielen internationalen Zeitungen, ist sein Bericht von einer Reise namens A Foreign Affair, eine sogenannte Romantic Tour. Amerikanische Junggesellen sollen dort eine Braut finden oder zumindest Sex haben. Reiseziel: die Ukraine. stelle ich vor, so ein Café wie dieses, aber dann in Odessa oder noch ein, Odessa ist eine ziemlich schöne Stadt, aber eine wirklich traurige Stadt wie Nikolajew, wo es noch aussieht, als ob es 52 ist und Stalin noch lebt. Und dann sitzen da nur Frauen aus der Ukraine am Tischen und dann sind die Männer, die warten draußen und an einem gewissen Punkt sagt der Gruppenführer, also Jungs, jetzt geht's los, findet der Frau eure Träume oder geht die Tür auf. Und dann gehen die da rein und das ist skurril, aber die haben dafür bezahlt und die sind auch, der eine ist nervös, die andere weniger. Weil es so abgründig ist, weil es gibt 150 Frauen und 18 Männer. Die traurigste Geschichte war ein ganz offensichtlicher Homosexueller aus Queens, der von seiner Mutter schon den 7. Mal aus so einer Tour geschickt wurde. Und der hat dann erzählt, seine Mutter hat gesagt, wenn du jetzt nicht mit deiner Frau zurückkommst, kommst du nicht mehr bei dir in das Haus. Wir haben andere Schlüssel, du bleibst weg. Das Fremde war, dass die anderen Herren, die haben sich da gar nicht lustig über gemacht. Jeder hat eine Geschichte. Und die anderen haben noch versucht zu tun, dass sie sehr erfolgreich sind. Das war girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Immer wieder kommen in Grünbergs Geschichten Menschen zu Wort, die sich eine Nische in der Welt geschaffen haben, wie klein diese auch immer sein mag. Als er als Kellner bei der Schweizer Bundesbahn arbeitete, entdeckte er, dass ein Kollege selbstgemachtes Essen mitbrachte und an die Gäste im Speisewagen verkaufte. Das war auf die Strecke von Zürich-München. Und das hat er auch immer gemacht, hat auch Nachtzüge gemacht. Und dann auf diese Strecke hat er anscheinend auch feste Kunden gehabt. Und die kannte das ganze Menü und er war Italiener. Und er hat dann seine eigene Wurst aus Italien mitgenommen und seine Vitello Tonnato gemacht. Und das hat er dann verkauft. Weil das Essen war gar nicht schlecht, mit Aufwand und Courgette. Und das hat auch ihm wirklich Freude gemacht. Das war für ihn auch so eine Art Stolz. Aber es war ja auch absurd. Das ist eine eigene Küche, sein eigenes Betrieb. Innerhalb des ganz großen Betriebs von der Schweizer Bundesbahn gemacht hat. Und da wusste er auch genau, wer davon wusste und wer nicht. Das war auch so ein Geheimtipp. Also bei ihm konnte man dann auch die italienische Spezialität bestimmen. Das wird dann unter dem Tisch abgerechnet. Es geht ja auch wieder um Vertrauen. Man ist dabei und man macht mit. Wenn ich gesagt hätte, also aber das darfst du doch nicht, das geht, dann hat er auch nicht weitererzählt. Ich habe noch ein Moral, aber es ist unwichtig, was ich davon halte oder was ich davon denke. Ich höre zu. Können Sie noch mal kurz sagen, Sie sind hier der Betriebsleiter? Mein Name ist Jan-Per Steiniger, bin der Betriebsleiter von Gut Hesterberg und bin jetzt seit 8 Jahren hier im Unternehmen tätig. Und wo sind wir jetzt? Können Sie das mal erklären? Wir befinden uns jetzt hier direkt in unserer Zerlegung, in unserer gekühlten Zerlegung, damit wir sicherstellen können, dass die Kühlkette der Tiere, die ja nach der Schlachtung ja in die Kühlung verbracht werden, nicht unterbrochen wird. In diesem Sommer wollte sich Arnon Grünberg ursprünglich einem Zirkus anschließen und mit ihm herumreisen. Doch die Zirkusleute wollten ihn nicht. Stattdessen arbeitet er nun als Schlachter. Zum einen in dieser großen industriellen Schlachterei in den Niederlanden und dann noch auf Gut Hesterberg, einem kleinen Betrieb, in dem die Tiere artgerecht gehalten werden. Und hinter Ihnen hängt ein Rind, kann man das so sagen? Oder? Ja, das war mal ein ganzes Rind, jetzt sind da 2 Hälften. Und jetzt wird systematisch angefangen, dieses Rind eben halt nach unserer Schnittführung zu zerlegen. Und wie lange dauert es ungefähr, das zu machen? Die Zerlegung des Rindes, wenn jetzt ein Mitarbeiter daran arbeitet, dauert ungefähr 4 Stunden. 4 Stunden. Und wann ist dieses Rind geschlachtet worden? Das ist letzte Woche Freitag geschlachtet worden. Das sieht man noch hier. Wir haben eine Chargenummer an den Rindern. Da erkennen Sie das Jahr, das ist die 16, dann gibt es die Woche, das ist die 23 und die 01 steht dafür, dass das Rind an erster Stelle geschlachtet wurde. Und 376, was bedeutet das? Das ist das Schlachtgewicht. Und von wo wir jetzt sind, wo genau wird geschlachtet? Können wir da auch hingehen? Ja. Wollen wir das machen? Ja? Sehr gerne. Grünberg, Mitte 40, wurde ausgezeichnet mit allen bedeutenden niederländischen Literaturpreisen, übersetzt in 30 Sprachen. Von Autorenkollegen wie Daniel Kehlmann und Literaturnobelpreisträger John M. Kutzi gepriesen für seinen Witz und seine sardonische Intelligenz. Er lebt abwechselnd in New York und Amsterdam und in Berlin, dem Geburtsort seiner Mutter. In der Nähe von Berlin ist er auch auf das Gut Hesterberg bei Neuruppin gestoßen. Wir sind wirklich 365 Tage im Jahr draußen im Freien. Es passiert alles wie in der Natur. Die leben im Herdenverband zusammen. Die werden auf der Weide gezeugt, geboren, gesäugt und bleiben bei der Herde. Zuerst bei der Mutterkuh natürlich und dann bei der Herde. Die brauchen auch keinen Tierarzt. Gerald Weber, Geschäftsführer des Guts und Lebensgefährte der Besitzerin, deutet auf die grasenden Galloway-Rinder. Auf Weiden, die so weitläufig sind, dass man eher an eine Ranch als an einen Bauernhof denkt. Der Tierarzt hat am meisten zu tun, wenn die Kälbersaison ist, wenn die Jungen zur Welt kommen. Das geht manchmal im Februar schon los, wenn es dann noch richtig kalt ist, der Boden noch gefroren ist beispielsweise. Dann wird es gefährlich. Wir haben jetzt zwei solche Fälle. Die haben wir drüben im Streichelzoo, kann man sehen. Da war eins mit Gipsbein tatsächlich. Da ist die Mutter, die musste rausgezogen werden. Und irgendwie hat die Mutter dann diesen Instinkt nicht, auf dieses kleine Käppchen aufzupassen und ist draufgetreten und hat ihm das Bein gebrochen. Im Normalfall wäre das ja Todesurteil gewesen, aber unser Tierarzt hat dann das Ganze wieder gerade gerichtet, operiert und dann Gips dran und dann ist es da rumgehumpelt ein paar Wochen. Man sieht es so ein bisschen, aber es kann laufen. Hat natürlich einen Namen gekriegt, das wird auch nicht geschlachtet. Also das wird wahrscheinlich hier 15 Jahre hier bei den Pferden und beim Esel dann mitlaufen. Also das wären dann Haustiere, solche Schwerkalber. Die sind dann zuerst im Streichelzoo. Es passiert ein, zwei, drei Mal im Jahr passiert es, dass es irgendwie nicht, das Kälbchen nicht von der Mutter angenommen wird und dann sind dann unsere Streichelzootiere. Wenn es nur einmal passiert, haben wir natürlich das Problem, sind Herdentiere, allein kann es nicht bleiben. Dann haben wir immer eine Herde von Ziegen oder Schafen, die dann den Herdenersatz dann abgeben. Und die sind aber sehr tolerant, also die nehmen die Kälbchen auf. Aber die Kälbchen lernen dann natürlich irgendwie mit diesen Ziegen irgendwie zu leben und halten sich ihr ganzes Leben dann für Ziegen oder eben Schafe. Das ist immer ganz lustig. Also die würden nie mehr zu den Kühen hingehen, sondern immer bei den Ziegen bleiben. Das ist ganz lustig. Berlin, Café Einstein. Grünberg schlägt vor, einen Spaziergang zu machen, Richtung Düsseldorfer Straße. Dort, in der Nähe des Kuhdamms, ist Hannelore Grünberg-Klein aufgewachsen, seine Mutter. Das war in den 1930er Jahren, in einer Familie, die auf Hofjuden zurückgeht, wie sie in ihren Lebenserinnerungen schreibt. Es war auch wichtig für sie, dass sie seit Generationen ihre Familie in Deutschland gelebt hat. Und das waren nicht so Leute, die aus dem Osten kamen. Sie sprach ja auch kein Jiddisch, aber Hochdeutsch. Sie kannte gar kein Jiddisch. Das waren wichtige Sachen für meine Mutter. Ja. Also sie hat auch danach viele Sprachen gelernt. Sie hat auch nach dem Krieg in verschiedenen Orten, war in Frankreich Au-pair. Sie hat in Argentinien gelebt, wo Teil von ihrer Familie hingegangen ist. Also Spanisch hat sie auch gekannt. Aber Deutsch war ja ihre Erstsprache. Ja. An Muttersprache verliert man auch nicht, oder? Zum Beispiel mit meinem Vater hat meine Mutter auch oft auf Deutsch geredet, aber auch als sie dann krank war und mit diesem Mädchen aus den Philippinen gelebt hat und dann wollte sie etwas sagen zu mir, was so, das habe ich auch in dem Buch verwendet, in meinem Roman, hat sie immer gesagt, ich sage es mal auf Deutsch. Was war es, was sie gesagt hat, was die Filipino-Frau nicht hören sollte? Sie hat sich dann beschwert über, wie sie kochen oder wie viel Zeit sie sich nehmen, um das zu machen. Oder an sich war sie schon gewöhnt. Und es gab auch wirklich eine gute Beziehung zwischen den Mädchen und meiner Mutter. Aber es ist ja auch schwierig, wenn man Tag und Nacht zusammenlebt. Dann gab es auch immer wieder Spannungen. Und das musste meine Mutter irgendwie rauslassen. Und dann hat sie sich beschwert. Und dann hat sie mich angerufen und hat dann oft gesagt, ich sage es mal auf Deutsch. Ich sage ein Mann, der in einer Mine, der da sein ganzes Leben gearbeitet hat und dann plötzlich hat er die Mine zugemacht und er hat gesagt, ich habe besondere Kräfte in meine Hände und für etwas Geld sitze ich da und das Wasser ist ja auch heiß, auch wenn es dann im Herbst nicht mehr so warm ist, kann man da noch sitzen. Und er hat auch ein Schild gemacht, ganz Jahr offen, nur am Weihnachten und 31. Dezember zu. Das war sein Leben. 2010 arbeitete Grünberg in dem vergessenen rumänischen Kurort Baile Herculane. Deutsch Herkulesbad. Das Bad ist für die warmen Schwefelquellen bekannt, in denen die Patienten massiert werden. Grünberg behauptete, er hätte einen niederländischen Abschluss in Entspannungsmassage und suche weitere Berufserfahrung. Ein Masseur, der sich Nea Mitika, Onkel Mitika nannte, nahm sich seiner an. Und da hat er Kunden gehabt. Da hat er zum Beispiel auch solche Sachen gesagt, ich weiß nicht, wie er das macht in Holland, aber hier in Rumänien, bevor wir massieren, machen wir immer ein Kreuz. Und vielleicht wie ich das erzähle, kommt die Ironie raus. Aber das Schöne war ja auch, für ihn war das keine Ironie, für ihn war das ganz seriös. Und das macht so einen Mann auch wieder rührend oder macht so einen Mann auch wieder mehr als jemand, wie wenn man sagt, ach, er behauptet, er hat besondere Kräfte, er ist ein Betrüger. Ich glaube, das ist viel nuancierter. Er glaubt es ja wirklich selbst. Um ein Betrüger zu sein, muss man denken, ich sage etwas, aber ich weiß, dass nichts so ist. Und ich glaube, dieser Mann, der meint wirklich, meine Hände haben, ich heile, ich mache Menschen wieder besser. Ich fand es auch überraschend, wie schnell man so diese Bedenkungen, die man hat, also die Grenze, hier ist mein Körper, da ist dein Körper und wenn wir keine Beziehung haben, fassen wir einander nicht an und wir sind ja nicht beim Arzt. Auch wie schnell Sachen selbstverständlich werden. Und es waren ja auch fast alle ältere Leute, ich hatte auch das Gefühl, und vielleicht hört sich das arrogant an, dass man wirklich etwas Gutes tut. Die Leute würden ja auch, sonst hätte ich das Gefühl, nie mehr angefasst. Es war auch noch eine Art von Berührung, die glaube ich, wichtig ist für Menschen. Nicht nur für Babys, das ist ja bekannt, wenn die nicht berührt werden, sterben die auch. Aber ich glaube, für jede. Und das war auch so eine Art, ich dachte, vielleicht tue ich auch wirklich. Weil auch die eine von diesen Damen hat ja auch gesagt, dann Hände sind Hände Gottes. Das kann auch Ironie sein, aber vielleicht ist sie Ironie, wahrscheinlich ja. Aber auch wieder nichts. Und über Schlachten, weil das interessiert mich ja sehr, haben Sie auch selber mal geschlachtet? Gerald Weber hat Grünberg in den Hofladen von Gut Hesterberg eingeladen. Er hat seine Lebensgefährtin Caroline Hesterberg dazugeholt. Ihr Vater hat das Gut vor 15 Jahren gegründet. Also ich habe einen Jagdschein, ich dürfte also auch eben töten. Aber ja, es ist ein interessantes Thema. Also ich habe es nicht selber getan, ich habe noch keinen Rind selber getötet, aber ich bin bewusst immer mal wieder dabei, also mindestens jedes halbe Jahr, weil ich genau diesen Punkt eben nicht aussparen möchte. Also das ist ja das, was wir jetzt in unserer Zivilisation gesagt haben, das wird irgendwie outgesourced, das machen irgendwelche Leute in Fabriken, wo wir nicht reingucken können. Ich sage nicht, wer Fleisch isst, muss diesen Moment erleben. Das finde ich ist zu viel, weil es muss ja auch keiner seine Schuhe selber schustern. Es gibt ja Leute, die das besser können. Aber trotzdem, ich finde dadurch, dass wir das uns zur Berufung oder zum Beruf gemacht haben, muss ich das immer mal wieder auch sehen. Und mir ist es zum Beispiel auch wichtig, dass unser Schlachter, also der es tut, jedem Tier wirklich auch in die Augen guckt. Also es ist ja bei uns nicht das Fließband. Wir schlachten also absolute Maximalzahl 8 Tiere am Tag. Mehr würden wir gar nicht schaffen. Normalerweise so 4 bis 6. Das heißt, er hat Zeit, er kann auf das Tier eingehen, er kann sich auch mal 10, 15 Minuten Zeit lassen, bis das Tier richtig steht. Schrecklich auch im Schlachten. Das ist das ja das Transport. Ich habe das mal miterlebt in Südamerika. Also hier gibt es ja keinen Transport. Also es wird geschlachtet auf dem Hof. Also das nehme ich an, macht es auch leichter für den Tieren, oder kann man das nicht so sagen? Doch, natürlich. Also unsere Tiere haben einen Transport. Sie müssen ja irgendwie ins Schlachthaus, aber das dauert dann eben 2-3 Minuten. Ne? Also das ist wirklich extrem kurz. Töten muss jeder, der Fleisch isst. Also dieser Akt, den müssen wir tun. Aber nach einem, ja klar, also die Tiere sind ausgeruht, die kommen direkt von der Wiese. Da ist jetzt nichts Schreckliches vorher passiert. Ich denke, ich kenne das andere nicht. Deswegen. Glauben Sie, dass das Tier bewusst ist, wo er hingeht? Auch hier? Dadurch wird die Arbeit auch leichter, denn man weiß, was man sagen soll zu den Soldaten und wie man ein Gespräch führen soll mit Leuten, die denken, da ist so ein intellektueller Typ, da scheiße ich drauf. 2013 ließ Grünberg sich beim Schreiben eines Romans wochenlang an Sensoren anschließen, die seine Hirntätigkeit aufzeichneten, um herauszubekommen, wie Kreativität funktioniert. Wie Gespräche funktionieren, hat er bei seinen Projekten gelernt, bei denen er die unterschiedlichsten Menschen traf. Ich glaube, das Wichtigste ist, man soll nicht tun, als ob man jemand anderes ist, der man ist. Aber man soll auch zeigen, also ich bin hier zu Gast. Was sind die Gebräuche hier? Soll ich meine Schuhe ausziehen? Gerne mache ich das. Soll ich hier mit meinem Helm aufsitzen? Ich tue mit. Und wenn ihr Witze über mich macht, macht ruhig. Ich finde sie nicht alle immer witzig, aber geht ruhig. Ich bin hier jetzt bei euch. Und es gibt auch immer ein oder zwei, die gar nicht reden wollen. Aber an sich kommt dann doch schnell ein Respekt, wenn man einfach sich nicht vortut, als ob man etwas anderes ist, aber da ist und sagt, jetzt bin ich hier. Und ich gehe auch nicht weg. Also wir müssen, ich bin hier eine Woche, irgendwie sollen wir doch uns miteinander abfinden. Und das, ich glaube, das wirkt auch immer. Ich bin kein Vegetarier, ich esse nicht viel Fleisch, aber ich war schon mal auf einem Schlachthaus in Südamerika. Das war auch keine Fabrik, aber auch nicht so klein wie hier. Aber es ist doch beeindruckend. Es geht hier um Leben und Tod. Es ist nicht immer leicht, auch nicht für diejenigen, die da... Also so habe ich es miterlebt. Im Hofladen der Hesterbergs riecht es nach Wurst und Fleisch. Auf eine angenehme, aromatische Art. Mit seinen gediegenen Bauernmöbeln erinnert der Raum zudem mehr an eine gute Stube als an eine Metzgerei. Also wenn es leicht wäre und man sich loslösen würde von dem Thema, wäre es ja fürchterlich. Also es soll ja so sein. Ich meine, der Beruf des Fleischers oder Metzger ist ja nicht so, dass man da jetzt wahnsinnig überlaufen wird mit Bewerbungen von Lehrlingen oder so. Das ist schon schwierig, zumal auf dem Land. Aber auch unter denen, die Fleischer lernen, das Schlachten gehört ja dazu. Aber das tatsächliche Schlachten, das Tier töten, wollen die wenigsten. Wir haben da hinten 20 Fleischer und zwei oder eigentlich einer tötet die Tiere und alle anderen, die können das. Und die wissen auch alle, aber sie wollen es nicht machen. Da ist schon was dabei. Der Studierende, der das da macht, hat die Sanftmut eines Yoga-Lehrers, so ist er mal beschrieben worden. Aber unser Landwirtschaftsmeister zum Beispiel, der Zierke, den wir auf dem Foto da oben schon gesehen haben, der läuft hier auch rum, der die Tiere ja hier immer anliefern muss. Ne? Er muss die ja hier mit rüber bringen von der Weide. Der hat letztens gesagt, irgendwie so nebenbei, er wird im Jenseits mal die Quittung dafür kriegen, dass er die Tiere zur Schlachtung geführt hat. Das Gespräch mit den Gutsbetreibern schweift kurz ab. Ob es Grünberg denn schwerfalle, in seinen Büchern Figuren zu töten. Grünberg winkt ab. Da komme zwar zuweilen eine gewisse Melancholie auf, wenn die Figuren in der langen Schreibzeit fast so etwas wie Familienmitglieder geworden sind. Doch letztlich findet das ja alles nur auf dem Papier statt. Aber ich war ja auch im Kriegsgebiet und da geht es ja auch um Leben und Tod. Da gibt es schon moralische Fragen, auch wie man da auch selbst reagiert, ich war da auch in Krankenhäusern, wie man einfach auch den Geruch vom Blut, wie man schwer Verwundete, steht man dabei. Das fand ich auch nicht ganz leicht. Ich kann mich noch gut erinnern, das war im Irak und das war noch vor dem Frühstück und dann bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Da habe ich mich auch geschämt, einfach den Geruch und dass man plötzlich einen schwer Verwundeten sieht und mir schwindelig geworden. Und dann hat jemand auch von der Armee gesagt, also du kannst mitgucken, mitmachen, aber wir haben keine Zeit, uns auch noch um dir zu kümmern. Also wenn du denkst, du fällst in Ohnmacht, dann kannst du nicht bleiben. Naja, man muss einfach nur mal auf die Weide gucken, in die Natur und sehen, wie ein Fuchs einen Huhn tötet oder eine Gans. Und wenn er nicht ganz fertig wird oder erschrocken wird dabei, dann läuft er weg und die Gans liegt halbtot auf der Weide. Oder wir kennen alle diese Aufnahmen aus Afrika, wenn die Tiere sich da zerfleischen langsam. Das ist ja die Natur. Die Natur ist ziemlich grausam. Zum Fuchs nochmal. Der Fuchs, wenn man das mal gesehen hat, der bringt nicht nur eine Gans um, sondern der kommt in einen richtigen Blutrausch. Und wir haben das erlebt, dass der 15, 20 Gänse einfach nur noch nicht mal tötet, sondern in den Hals beißt, sodass die sich nicht mehr bewegen können, aber die leben noch. Also der trifft dann irgendeinen Nervenstrang, das haben wir mal gesehen. Das ist richtig brutal. Also auch, wo man sich fragt, da ist kein Sinn, auch in der Natur kein Sinn. Was auch wichtig ist, wirkliche Neugier. Also wenn man wirklich interessiert ist in die Geschichte. Und das bin ich auch. Ob man auch jetzt mit Soldaten spricht oder mit jemand anderes, das finden Leute doch, und zu Recht glaube ich, auch wichtig. Denn man will auch seine Geschichte erzählen. Man will auch gehört werden. Und man spürt, glaube ich, auch, ob jemand wirklich zuhört oder einfach da ist. Manche von Grünbergs Embedded-Projekten sind von nahezu provokanter Alltäglichkeit. So, als er in ein holländisches Neubauviertel einzog. Ich war jeden Tag bei einer anderen Familie. Und einige waren wirklich ganz lustig und andere waren ja etwas doch ängstlich. Oder die haben gedacht, worauf lassen wir uns hier ein? Da kommt jemand, der schläft bei uns. Ich würde sagen, die Kinder. Weil die Kinder erzählen eigentlich ja nicht die Wahrheit, aber die sagen immer Sachen, wodurch das ganze Bild von einer Familie verschiebt. Dann denkt man, ach so, so geht das hier. Das war eine Familie, eigentlich eine ganz lustige Familie mit 3 Kindern, ein Junges, 2 Mädchen. Und dann haben die zusammen gegessen. Und ich hatte das Gefühl, das ist so ein glücklicher, hier das Glück pur. Oder das zweite Mädchen so etwas gesagt, dass sie, ich war 10, 11, dass sie das eigentlich hier nicht mehr aushält, dass sie weg will. Dass sie auch mal weggelaufen ist und nicht nur, dass sie das gesagt hat, aber wie darauf reagiert wurde. Man kann das auch ganz entspannt darauf reagieren. Also ich, Emily, du laufst, jeder Kind macht das. Aber die Eltern, die wollen das eigentlich nicht, dass ich das hörte. Das war so, nein, das war so, es würde fast verneint. Und das, diese, was gesagt wurde und die Reaktion von den Eltern, dachte ich, aha, das ist hier doch, das spielt etwas anders. Denn sonst hätte man, kann man doch einfach sagen, sicher, jedes Kind will mal weg oder jedes Kind läuft weg oder jeden. Aber diese Angst, dass da, das, und das macht mich dann auch wieder unbequem, denn ich finde, ich bin da ganz offen, ich bin ein Schriftsteller, Journalist, ich werde darüber schreiben, aber ich bin auch ein Gast. Und ich finde, ich traue mich vielleicht, ein anderer hat das, oder hätte das gemacht, aber ich frage dann nicht weiter. Ich finde das so unbequem, ich will dann nicht an die Eltern fragen, hör mal, was ist, läuft die Tochter öfter wirklich weg und wie lange und wie geht das? Ich habe das gelassen. Gast zu sein hieß in Holland in Grünbergs Kindheit auch, strengen Regeln unterworfen zu sein. So wurden zum Beispiel angebotene Kekse dazu benutzt, um zu signalisieren, wann ein Besuch als beendet empfunden wurde. Man bekommt beim Tee oder Kaffee einen Keks und die zweite Keks ist so wirklich, ja, man kann sagen, das war so ein Zeichen. Ich habe das immer so miterlebt, das Gefühl, dass man nicht wirklich willkommen ist. Man darf beim Schülern spielen und man bekommt auch einen Keks. Aber dann ist es 16:30 und dann weg. Man soll den Angst vielleicht, dass der Gast auch nicht wieder geht. Dass er bleibt, ich weiß nicht. Also eine Art Unbequemheit gesehen, dass man eigentlich die Gast zu Hause ist zu Hause und da kommt jemand anderes und die sieht Sachen, die man eigentlich nicht sehen darf. Es ist auch, für mich hat es auch immer, wie ich mich das erinnere, aus meiner Jugend mit Geheimnissen zu tun. Dass man irgendwo ist und dann, es ist alles so, so nett und so sauber und so wie Kekse, stimmt's. Aber das ist das kalvinistische Teil von Holland. Diese ein Keks ist, dann hat man genug Genuss gehabt und es soll nicht zu viel sein, denn das ist dann Sünde. Das Gegenteil von was ich zum Beispiel im Nahen Osten erlebt habe, wo man, wenn sie sagen, ach, das, ich finde dein Uhr so schön, dann nimmt jemand das ab und nimm es. Also das Gegenteil. Wo man auch immer, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich habe den Gast beleidigt durch nicht genug zu essen. Und ich fand das, ich habe es immer auch, weil meine eigenen Eltern waren ja ganz, waren anders. Denn meine Mutter hat ja Kuchen gebacken. Ich bekam, als ich aus der Schule komme, bekam ich Streuselkuchen oder Käsekuchen und meine Freunde. Und ich, für mich war das auch merkwürdig. Ich wusste nicht, was ist normal, weil man glaubt ja, die eigenen Eltern sind immer normal. Da hatte ich ja keine andere Erfahrung. Langsam bricht die Nacht an in Charlottenburg. In den Seitenstraßen des Kuhdamms trifft man nur noch ein paar verloren wirkende Touristen. Warte mal, du hast doch gesagt U-Landstraße? U-Land Düsseldorf, also ich glaube, es ist die andere Richtung, oder? Das ist die andere Richtung, sagt man. Ja, genau. Genau wie in Pariser Wohnhäusern hatten auch die besseren Berliner Wohnhäuser Parterre beim Eingang eine Portierswohnung, die jeden, der eintrat, kontrollierte. Aus den Erinnerungen der Hannelore Grünberg-Klein. Meine Eltern sind auch, es gab ja das Programm von der Stadt Berlin, dass Juden, die dann vertrieben sind, wieder eingeladen worden sind. Und meine Eltern sind dann beide, als ich Kind war, nach Berlin gegangen. Die haben da mit Freude und so geschwärmt, wie schön sie hier empfangen worden sind und wie schön das war. Aber das heißt, als Sie zurückgekommen sind nach Holland, da waren Sie nicht bitter? Nein, das war so 4, 5 Tage. Das war so eine Einladung von ich glaube, der Bürgermeister oder wer das war, so, ich war 3 oder 4. Hier ist es da. Nein, meine Eltern wollten nicht mehr in Deutschland leben. Aber sie konnten Deutschland auch nicht loslassen. Das war so eine Mischung. Sie lasen noch deutsche Zeitungen, mein Vater hörte deutsches Radio, meine Mutter sah immer deutsches Fernsehen, als es ging. Also hat deutsche Kuchen gebacken. Sie sind nie Holländer geworden. Sie haben auch immer geschimpft auf die Holländer. Das sind kulturlose Leute, so wie Kultur war doch Deutschland. Auch nach dem Krieg. Das war ja das Skurrile oder das Fremde. Haben Sie öfter Suizidgedanken? Für einen Moment ist Gerstenfeld still. Eigentlich nicht. Der eine Abend war das erste Mal. Ich war überrascht, ehrlich gesagt. Sie kamen so unvermittelt. Und seitdem sind die Gedanken nicht wiedergekommen. Im Herbst 2016 erscheint Grünbergs Roman Muttermale. Die Hauptfigur ist ein professioneller Zuhörer, Otto Kadoquet. Kadoquet ist Psychiater und arbeitet bei einem mobilen Krankendienst. Sein Spezialgebiet ist die Suizidprävention. Kadoquets Aufgabe besteht darin, gemeinsam mit einem Kollegen Patienten zu begutachten, zu untersuchen, ob sie eine Gefahr für sich selbst sind, wie zum Beispiel ein Mann namens Gerstenfeld. Wie schlafen Sie? Gut. Gerstenfeld nimmt den Zahnstocher aus dem Mund und wirft einen Blick darauf. Ich habe immer gut geschlafen. Ich bin kein Langschläfer. In meinem Beruf ging das auch nicht. Aber ich schlafe sehr gut. Ich kann überall schlafen. Ich brauche kein Bett. Ich schlafe auch auf einem Stuhl oder auf dem Boden. Haben Sie Kinder? Nein. Und Sie sind sich ganz sicher, dass die Selbstmordgedanken, die Sie zu diesem Brief getrieben haben, nicht wiedergekehrt sind? Ja, da bin ich mir sicher. Sonst würde ich jetzt hier nicht so sitzen. So gut gelaunt. Wenn ich richtig darüber nachdenke, bin ich ein heiterer Mensch. Haben Sie das Gefühl, dass diese Gedanken latent vielleicht doch noch anwesend sind? Dass die Schwermut gewissermaßen nur darauf lauert, erneut zuzuschlagen? Wann genau haben Sie den Brief geschrieben? Der freundliche, verständnisvolle Mann untersucht den Zahnstocher, als sei die Antwort auf diese Frage vielleicht darauf zu finden. Vor 2 Wochen ungefähr. Und nein, in meinem Kopf lauert nichts. Ich verstehe nicht, was mich an dem Abend geritten hat. Ich hätte mich nicht so gehen lassen dürfen, meine Freunde nicht in meine plötzliche Schwermut hineinziehen. Das haben sie nicht verdient. Wie gesagt, normalerweise bin ich kein schwermütiger Mensch. Ich liebe das Leben. Was soll man sonst lieben? Gerstenfeld schaut Kadoquet an, als erwarte er die Zustimmung des Psychiaters. Man kann nichts lieben, außer das Leben selbst. Wenn diese Gedanken doch wiederkehren sollten, glauben Sie, Sie werden sich dann Hilfe suchen? Ich würde sagen, mal die Frau, bei der wir in Prag waren, das war für mich da auch so ein Moment. Da spürte ich, wenn man spürt, dass es auch tragisch ist, wenn man spürt, dass nicht nur das lustige, ironische, naja, ihr seid hier zu Gast, aber auch nicht wirklich, oder doch, aber wir wissen auch, ihr geht wieder und wir mögen das. Bei dieser Frau war es auch so etwas Existenzielles. Sie hat dann gesagt, ich will nicht mehr in ein Café gehen, um Leute kennenzulernen. Ich mache das Couchsurfen, dann kommen die Leute einfach zu mir. 2014 war Grünberg als Couchsurfer in Osteuropa unterwegs. Als jemand, der das Angebot von Privatleuten annimmt, bei ihnen zu übernachten. Sie hat auch unheimlich viel getrunken, immer Bananensaft mit Rum. Und sie hat eigentlich aus ihrem Haus eine Art Dauerkneipe gemacht. Aber es war komisch, aber zum gleichen Zeit auch tief tragisch. Das war eigentlich auch erschütternd. Und das war für mich dann auch so ein Moment, dass man denkt, naja, man geht hier hinein, man geht wieder weg. Aber man will auch nicht wirklich zugucken. Denn dann wird es eigentlich zu schmerzhaft. Was dann wirklich gesagt wird, da lacht man lieber drüber. Denn wenn man nicht lacht, dann muss man sich fragen, wie reagiere ich drauf? Oder was macht man? Was soll ich sagen? Was ist meine Verantwortlichkeit? Ein Rezensent schreibt über Grünbergs Romane, sie machen das Absurde, das hintergründig Falsche, den allgegenwärtigen Alltagszynismus sichtbar. Was ich nie vorher gesagt hätte, aber manchmal habe ich dann auch das Gefühl, wirklich, das Leben ist Leiden. Und die Leute suchen jemanden, um nicht Mitleid zu bekommen, aber jemanden, der zumindest das Leiden sehen will oder nicht verneinen will oder zuhören will. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es, ja, man kann nach einem Therapeut gehen oder, aber das machen viele auch nicht, dass es so wenig Möglichkeiten gibt, wo man das noch teilen kann. Es gibt auch keine Religion mehr. Wo kann man, also nicht in einem Café, wo kann man das noch, ohne sich zu schämen? Es gibt ja auch diesen Druck, diesen Erfolgsdruck. Und wenn man leidet, wenn man Schmerz hat, ist entweder oder. Man ist erfolgreich, dann hat man keinen Schmerz. Frühjahr 2007 besuchte Grünberg mit einigen Journalistenkollegen das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba. Was ich mich davon erinnere, ist, wir haben ja auch viel mit Ärzten gesprochen und es gab damals auch viele Hungerstreiks. Eine kluge Leute, Ärzte, einer hat dann behauptet, ja, die Gefangenen, die in Hungerstreik sind, fragen selbst um diese Force-Feeding, also wie sagt man es auf Deutsch? Zwangsernährung. Da habe ich gesagt, aber hör mal, das nehme ich Ihnen nicht ab. Wenn man im Hungerstreik ist, will man nicht essen und will man vor allem nicht Zwangsernährung bekommen. Das ist schmerzhaft, das kann auch gefährlich sein, man kann daran sterben. Ich kann mich nicht vorstellen, dass jemand fragt um Zwangsernährung. Aber das ist für eine Armee, die dürfte da nicht sterben. Es gab keine Zukunft für die, aber sterben dürfte sie auch nicht. Einige Amerikaner haben gesagt, hier dürfst du nicht sterben. Du musst leben, du kommst nicht raus, aber du musst leben. Also die einzige Revolte war noch der Tod. Und für eine Armee, die ja gemacht ist, um Leute zu töten, ist das eine schwierige Aufgabe. Plötzlich muss man Leute am Leben erhalten. Und von einer psychologischen Perspektive kann man sich das einfach nicht vorstellen. Aber es ging ja so weit, dass die auch diese Drähte in die Nase gemacht werden, dass wir das anfassen dürften, dass wir das sagen, das ist ganz weiches Material, das tut keinen weh. Also die gingen wirklich weit, um zu zeigen, unsere Zwangsernährung ist 5 Sterne. Wo genau ist es jetzt? Hier ist es, diese Ecke. Es ist ja alles bombardiert worden. Hier irgendwie hat es neu, hier hat das Haus von meiner Mutter gestanden. Wo jetzt, ja. Wo jetzt ich kaufe bei Leber. Das letzte Mal, als ich hier war, gab es hier noch eine Drogerie. Unsere Portiersfrau war bestimmt nicht judenfreundlich gesinnt. Das fühlte sogar ich, so klein ich war. Wenn ich aber Weihnachten in ihre Portierswohnung kam, mit einem Geschenk von meinen Eltern, spielten sie Leisetreter und ich musste ihren Weihnachtsbaum bewundern. Das war meine einzige Erfahrung in den Jahren des unterdrückten oder offenen Judenhasses, in denen ich sonst keinerlei Kontakt zu Nichtjuden hatte. Hannelore Grünberg-Klein schrieb in den 1990er Jahren ihre Lebenserinnerungen für ihre Kinder auf. In durchweg sachlichem Ton berichtet sie von der Kindheit in Berlin, der Flucht der Eltern vor den Nazis in die Niederlande. Von dort hofft die Familie, nach Kuba auswandern zu können, doch das Schiff, schon im Hafen von Havanna liegend, wird zurück nach Europa geschickt, weil ein paar kubanische Politiker das Gefühl haben, nicht genug mit den Flüchtlingen verdienen zu können. Aber an sich, wie ich das auch erinnere von der Erzählung und auch was meine Mutter aufschreibt in ihrem Buch, war das hier eine glückliche Zeit. Aber sie schreibt gar nicht so viel darüber. Nee. Nee. Stimmt. Das kann man fragen, warum nicht. Weil meine Mutter hat ein unheimlich gutes Gedächtnis gehabt. Also hat sie nicht alles aufschreiben wollen oder was? Ich glaube, meine Mutter hat auch nicht alles gesagt und erzählt. Dass meine beiden Eltern, vor allem mein Vater noch viel, ist ja auch früher gestorben, aber meine beiden Eltern, die haben viele Geheimnisse mitgenommen in ihrem Grab. Oder Geheimnisse, das hört sich so groß an, aber einfach viele Sachen nie erzählt. Und ich wollte meine Mutter noch danach fragen, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass man will auch nicht jemand quälen. Und ich habe dann nicht, das ist gut so. Die Grünbergs kommen zurück nach Amsterdam, leben zunächst in einem zur Unterbringung von Flüchtlingen umfunktionierten Hotel. Dann, nach Besetzung der Niederlande durch die Nazis, in einem Lager in Drenthe. 1943 werden sie nach Theresienstadt gebracht. Dort erlebt Hannelore, wie ihr Vater in einen Zug nach Auschwitz steigen muss, wo er im September 1944 ermordet wird. Im Oktober werden dann auch Hannelore und ihre Mutter nach Auschwitz deportiert, an der Rampe getrennt. Hannelore wird schließlich zum Arbeitsdienst kommandiert und in eine Flugzeugfabrik ins sächsische Freiberg gebracht. Dort bekommen die jungen Frauen trotz härtester körperlicher Arbeit kleinste Essensrationen, so dass Hannelore schließlich kollabiert. Der Wehrmachtssoldat, Meister genannt, der ihre Gruppe beaufsichtigte, lässt ihr daraufhin ab und an eine Butterstulle zukommen. In der Pause holte ich so unauffällig wie möglich die Butterstulle heraus und genoss davon. Dieses Ereignis wiederholte sich noch einige Male. Ich ging mit dem Butterbrotpapier zu Bett, das herrlich roch. Als Folge davon bekam ich Nachtträume, die aus Ideen bestanden wie Haushaltshilfe werden beim Meister. So stellte ich mir die Zukunft in den für mich damals denkbar rosigsten Farben vor. Mein Vertrauen in Gott und die Menschheit wurden durch Ereignisse wie die geschenkte Butterstulle verstärkt. Ich sagte zu Frau Levi aus innerer Überzeugung, der Mensch ist nicht schlecht. Ich war mich bewusst von der Geschichte meiner Eltern und irgendwie, glaube ich, fühlt man sich dann verantwortlich oder ist das eine andere Beziehung zu den eigenen Eltern? Es hat mich geprägt, aber ich habe auch mein eigenes Leben gestaltet. Ich bin nicht nur das Produkt von meinen Eltern. Ich bin nicht nur die Fortsetzung von den Traumen anderer Leute. Ich habe etwas daraus gemacht, würde ich sagen. Und man kann auch sagen, das Ungewöhnliche, das kann einen auch stärker machen. Und meine Mutter war auch viel mehr als nur ihre Kriegserfahrungen. Sie war einfach auch eine humorvolle, manchmal sehr schwierige, aber auch originelle Frau. Ich erinnere mich noch gut, dass wir im Park gegangen sind, um da Rosen zu klauen. Und ich habe mich geschämt für meine Mutter, die da Rosen klaut. Und ich kann mich gut erinnern, so alt war ich nicht, habe ich gefragt, so einem sind wir auch wieder nicht, wir können ja in ein Blumengeschäft gehen. Sagt meine Mutter, ich könnte ja nie wirklich so Sachen machen, die man nicht machen darf. Und das muss ich jetzt nachholen. So hat sie sich das erklärt, dass sie da im Geheimen Rosen abschneidet in einem Park, um die weiterzugeben an andere Leute. Das fand ich typisch für mich und meine Beziehung zu meinen Eltern. Das einerseits habe ich mich geschämt für meine Eltern. Ich dachte, naja, so etwas macht man nicht, dass man klaut keine Rosen. Man geht einfach ins Blumengeschäft. Und andererseits habe ich mich dann auch wieder geschämt für den Charme. Und ich habe auch, glaube ich, eingesehen, dass meine Mutter auch wieder besonders war oder anders als andere Leute. Und dass das nicht nur ein Grund für Charme ist, aber vielleicht auch für Stolz. Also das war so zwischen Charme und Stolz hindurch. Also ich habe es mal so versucht zu beschreiben, dass meine Mutter mich gelernt hat. Das konnte sie auch. Sie konnte ganz schnell Intimität aufsuchen, nicht nur mit ihren eigenen Kindern, aber ich glaube auch mit anderen Leuten, aber sich ganz schnell auch wieder zurückziehen. Und was ich gelernt habe, ist, dass ich das auch kann. Ich kann mich ganz schnell wohlfühlen in einer Situation, aber ich kann auch ganz schnell wieder da raus. Gerade den Schlachtraum gesehen. Sie sind derjenige, der das Tier tötet. Können Sie betäubt? Können Sie da etwas über erzählen, wie Sie das machen, wie das geht? Ein Rind kommt in den Raum und dann warten Sie etwas und dann? Dass es zur Ruhe kommt, das Tier. Und dann verstecke ich mich, dass es mich nicht sieht. Ich schaue von oben drauf auf das Rind, auf den Kopf. und setze an der Blässe an und schieße, kommt am Bolzen 12 cm und ist dann in dem Moment betäubt. Also stehen Sie auf einer Leiter oder? Naja, ich schaue auf das Tier drauf. Das sieht mich nicht. Es ist auch nicht nervös und so weiter. Sind Sie nervös noch oder ist ja, es ist schon, wenn man über 1000 hat, denn dann weiß man, wie man das macht. Ja. War es schwierig, um es zu lernen? Ja, natürlich. Das zum Anfang ist es natürlich immer sehr, man ist selber ängstlich, man ist nervös. Man traut sich nicht, man will das Tier ja auch nicht wehtun. Ja, und dann ist man immer ein bisschen. Aber mit der Zeit, dann lernt man das alles. Man wird ruhiger. Ja. Ich kenne die Rinder. Ich habe noch einen Satz aus Muttermale. Auch merkwürdige Heilungen sind Heilungen. Es geht um das Ergebnis. Der Weg dahin spielt keine Rolle. Ja. Ich glaube ja, wenn man das Bedürfnis hat oder die verführt ist von dem Bedürfnis, um jemandem zu helfen und effektiv zu helfen, dann geht es ja auch darum, dass man wirklich jemand hilft und dass man dann auch improvisiert und sagt, naja, wenn es so nicht geht, dann versuche ich es mal so. Ich glaube, dass man da ziemlich offen sein muss und nicht zu beschränkt denken darf. Heilung ist ja auch ein kompliziertes Konzept. Ich glaube, ich würde jetzt sagen, mit 45, die beste Heilung ist die unkonventionelle Heilung. Das ist... Was wäre denn das, eine unkonventionelle Heilung? Naja, wenn ich an mein eigenes Leben, ich würde nicht sagen, dass die Literatur mich geheilt hat, aber es war doch, das habe ich auch einmal geschrieben in einem Text für eine holländische Zeitung, es war doch eine Art Rettung für mich. Nicht nur lesen, aber auch schreiben, beides. Und das war ja nicht ziemlich konventionell, denn der konventionelle Weg für mich war ja der Weg, die ausgedacht worden ist von meinen Eltern damals und von meinen Lehrern und Lehrerinnen, um das Gymnasium fertig zu machen, zu studieren und vielleicht ein Anwalt zu werden oder so etwas. Das war das Leben, das für mich ausgedacht worden war. Und ich glaube, dass vielleicht hört sich das jetzt etwas übertrieben an, aber damals hatte ich das Gefühl, das ist ein Leben, das mich krank macht. Das will ich und kann ich nicht führen. Die Belohnung ist eine verkleidete Strafe. Über den niederländischen Schriftsteller Arnon Grünberg von Thomas Böhm. Es sprachen Robert Dölle, Marc Fischer und Claudia Mischke. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Thank you.